Porsche rein im riesigen Konzern. Nicht für die Millionen, so habe ich das gern. Ich hab ne Yacht in Monaco, in Villa auf Hawaii. Alles nur vom Feinsten, natürlich steuerfrei. Ich bin stinkreich, ich bin ein gemachter Mann. Mein Leben ist perfekt, neu, wer auf und kotzt mich an. Denn die sieht blendend aus. Ein Leben ohne Sorgen ins Haus und in Braut. Mir stehen alle Türen offen, die Welt liegt mir zu Füßen. Das Leben ist ein Spiel und ich kann es genießen. Ich bin stinkreich, ich bin ein gemachter Mann. Mein Leben ist perfekt, Leute, auf und kotzt mich an. An mich kommt keiner ran. Ich seh auf euch herab und eure Armut kotzt mich an. Ihr sagt, Geld regiert die Welt. Ich sag, Gott sei Dank hab ich mehr Kohle in der Tasche. Ihr alle.